Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 485, Googles neue Kleider. Ja, Thema wird heute sein, nochmal ein Backlash, ja, des Google Pixel 4 oder dieses Events da, ja, und was Neues am Horizont, der Huawei Assistant startet, ja. Und jede Menge News natürlich wieder und die Community war auch ziemlich aktiv. Und dann haben wir auch wieder die App der Woche. Gut, also, vielleicht zunächst mal, gestern haben sich wohl einige gewundert, tauchte auf einmal, ja, der Uncast auf, natürlich schon Tag zu früh. Und tja, da habe ich doch aus Versehen die Themen geleakt. Ja, natürlich war noch nicht die richtige Audiodatei eingebunden, weil die nehme ich ja jetzt erst auf. Ja. Und tja, da waren dann nur die aktuellen Themen, die heute besprochen werden, drin. Ja, und tja, da habe ich aus Versehen das geleakt. Da gibt es aber einen Unterschied, ja. Also wie Google, ja, wird zwar Sachen geleakt, aber ich mache es nicht aus Absicht. Ja, bei mir war es keine Absicht. Das ist der Unterschied zu mir und Google. Google macht es lieber so, um sicher zu sein, dass es nicht so ganz so schlimm wird. Aber es hat nichts genutzt. Der Google Pixel 4 Backlash ist tatsächlich passiert. Ja, man sagt ja immer, deswegen auch der Titel, ja, das Kaisers neue Kleider, wer hat das Märchen schon mal gehört, ja, ganz einfach, kurz der Kaiser, nein, der Kaiser, das Kaisers neue Kleider heißt, ja, der Kaiser lässt sich quasi von einem, ja, zwielichtigen Schneiderteam, ja, neue Klamotten anfertigen und hat dafür horrende Preise bezahlt, ja. Aber das angebliche Kleid war einfach nicht da. Der war aus nichts. Ja. Im Prinzip haben die nur so gemacht, als ob sie was schneidern würden, haben das eben so verkauft, als ob das was ganz Tolles wäre. Ne? Der super geniale neue Stoff, ja, so fein, dass man kaum sehen kann. Ne? Und ja, jeder, der eben den Stoff nicht sehen kann, muss wohl ein Dummkopf sein. Ne? Und ja, dann haben die alle gemacht hier am Hofe, ja, so, oh, wie schön das ist, oh, wie toll die Spitzen und oh, Wahnsinn, tolle Qualität und hin und her. Und niemand hat sich gewagt zu sagen, tja, das sind ja keine Klamotten, ne? So, okay. Bis dann irgendwann ein Kind in der Menge hier auf einmal gerufen hat, Mensch, der hat ja gar nichts an, ne? Und dann war er enttarnt, dann haben alle gelacht, Kindermund tut Wahrheit kund, ja, ist eben da eben getroffen gewesen. Und dann wussten die Leute, okay, sie sind nicht dumm, sie sind nicht blöde, weil sie das nicht sehen können, sondern es ist tatsächlich nichts da. Und irgendwie erinnert mich die Geschichte hier an das Google Pixel, ja. Etwas, wo alles gesagt haben, vor allem in der Tech-Presse, ja. Oh, das ist Wahnsinn, ja toll, das neue Google-Gerät, irre, was das alles können wird, oh, KI und boah, Wahnsinn, ja. Und dann kommt hier so ein Midrange-Gerät raus, total überteuert, und alle machen so, als ob das Beste vom Besten wäre, das ultimative Supergerät, ja. Und wenn man sich dann die Daten anguckt, ne, dann muss man sagen, das ist ja schrecklich, das ist ja eine Katastrophe. Ja, und aber keiner wagt es zu sagen, weil keiner will da dagegen schießen, ne? Ja, aber offenbar ist die Barriere jetzt doch gefallen, ja, denn die ersten größeren Tech-News-Seiten haben angefangen, sich ernsthaft die Frage zu stellen, ist das Ding ein Fail? Ja, und irgendwie hat es wohl die Dämme gebrochen, denn danach konnte man Unmengen an vernichtenden Artikel gegen das Google Pixel 4 finden. Meiner Meinung nach absolut richtig und zutreffend. Ja. Das sind etliche, auch krasse Ausdrücke gefallen, was ich natürlich nicht unterstützen kann. Ja. Aber man merkt, dass die Leute, die das jetzt kapiert haben, wie sie an der Nase herumgeführt werden, doch ziemlich sauer sind. Einer hat klipp und klar zum Beispiel auch geschrieben, wenn er alles mit einberechnet, ja, wird da etwa $1,000 für das Teil abdrücken, für miese 64 Gigabyte, das ist ein Witz, ja. Und das ist eigentlich gut auf den Punkt gebracht, wenn es auch ein bisschen verallgemeinert ist. Aber es ist in der Tat so, dass die Leute hier ziemlich reagiert haben. Und die Pressestimmen dazu waren auch wirklich im Nachhinein oder danach dann auch richtig vernichten, wie man so sagen möchte. Ja. Troid Life hat schlicht und ergreifend gesagt, Google Pixel 4, nope, not this one. Ja. Und haben eben auch gesagt, dass das Teil nicht konkurrenzfähig ist, dass es zu teuer ist, zu wenig kann, technisch weit abgeschlagen ist. Und hier kamen auch erste Kritiken an der Kamera heraus. Ja, so. Die Superkamera, wo alle gedacht haben, ja, das ist die beste Kamera, die es geben wird bei Android, mussten dann nach objektiver Betrachtung endlich mal zugeben, dass eben ein Gerät mit einer Dual-Kamera-Technologie von vor 4 Jahren eben nicht anstinken kann gegen die aktuellen Modelle von der Konkurrenz. Die sind dermaßen übermächtig von der Qualität. Da kann auch die viel gerühmte AI nicht mehr helfen, ja. Und das ist so ein, deswegen auch die Geschichte, ja, das ist so ein Ding, wo man die Realitäten mit gut verwischen kann. Ja, wie? Das ist AI. Wisst ihr das nicht, was das ist? Dann, ja, guckt euch die Bilder an, das ist AI. Ja, und dann, oh ja, oh, AI, wow, Wahnsinn, was das aus dem Bild macht, ja. Wahnsinn. Ja, das verhunzt das Bild, das verhunzt die richtige Darstellung des Bildes und sonst gar nichts. Ja, es gibt physikalische Möglichkeiten, ja, man kann durch Retuschieren etliches gut machen, aber da stellt sich doch die Frage, warum nimmt man dann ein schlechtes, mieses Equipment und setzt dann auf die ultimative Fotoretusche, um noch was Vernünftiges rauszukriegen. Ich habe einen Tipp, man nimmt eine vernünftige Kamera dafür, also ein richtig gutes Kamera-Array, ein gutes Kamera-Smartphone, dann braucht man auch nicht die Super-Retusche dafür. Ja, dann reicht so eine einfache. Ja, klar, die sagen auch AI dazu, ne, weil es halt so jetzt gerade der neue Scheiß ist. Ne. AI muss ja sein, wie, dein Foto ist nicht mit AI bearbeitet? Boah, du Anfänger! Ja. Und das kam halt jetzt raus. Und dann hat sich alles auf einmal überschlagen die Woche. Unfassbar. Das 4K 60 Frames pro Sekunde Debakel ist eine Stelle davon. Talk Android hat dann geschrieben, ja, Google verteidigt seine Entscheidung, nicht 4K 60 Frames pro Sekunde auf dem Pixel 4 zu ermöglichen. Ja. Und die Begründung ist einfach, also das ist schon, also Google ist das neue Apple. Ohne das positive Ansehen von Apple bei seiner Fanbase. Ja. Denn man verringert die Qualität, die mögliche Qualität, denn das Gerät ist absolut tauglich dafür, für das aufzunehmen. Ja. Weil man eben zu wenig Speicher in das Gerät eingebaut hat. Ja, also man sagt klipp und klar, also man geht nicht davon aus, oder die sagen, die normalen Leute tun in 1080p aufnehmen und nicht in 4K und schon gar nicht in 4K mit 60 Frames pro Sekunde. Von daher braucht man das nicht. Ja, und damit man eben genug Speicher hat zum Video aufnehmen, hat man diese Funktion eben nicht ermöglicht. So. Also, nur klar, mit 64 GB Speicher, da ist das schon nicht ganz so tolle mehr. Hm? Ich habe mir das mal aufgeschrieben, ja. 4K-Video mit 60 Frames pro Sekunde ist eine Minute sind etwa 720 Megabyte. Ja. Das heißt, auf 16 Gigabyte kommen etwa 20 Minuten Video. So, das heißt, zwei Stunden Video haben bereits 96 Gigabyte. Also ist es schon deutlich mehr, als die Standardversion von diesem Pixel 4 hat. Ja, Pixel 4, 64 GB, das sind also eine Stunde 20 Minuten etwa, was man aufnehmen kann. Ja, herzlich willkommen im Land der Speicherknappheit. Ja, 2019, 64 GB, yay. Gut, und da kommt es jetzt eben hin. Und Google hat, wie auch schon bei diesem bei den Stromsparmechanismen, die ich schon angeprangert habe, ja, weil zu wenig Hauptspeicher in Geräten war. Man muss sich mal vorstellen, dass das Pixel 4 4 GB Hauptspeicher hatte. Das Pixel 3 4 GB Hauptspeicher hat. In einer Zeit, wo selbst Midrange-Geräte schon 4 GB hatten und teilweise sogar mehr, 6 GB, 8 GB. Ja. Unfassbar ist das. Ja, und was hat man dann gemacht? Dann hat man einfach das Beenden von Apps dermaßen rigoros eingestellt, dass viele Apps schon gar nicht mal richtig funktioniert haben. So, außer es waren natürlich Google-Apps, die hatten Vorrang. Aber auch da war das nicht mehr sehr erfreulich, ja. Ich habe immer wieder gesagt, mein Tablet mit Android 6.0 hat beispielsweise Benachrichtigungen über Gmail sofort bekommen, quasi Echtzeit, ja. Und auf dem Smartphone mit der neueren Version, mit Android 8 bzw. 9, hat es teilweise eine halbe Stunde gedauert, bis ich die Benachrichtigung bekam, ja. Das soll ein Fortschritt sein? Das ist ein Rückschritt, ein riesiger Rückschritt. Unfassbar, dass sowas überhaupt von der Tech-Presse damals angenommen wurde. Aber wie gesagt, jetzt langsam wachen die auf. Auch das 128-GB-Modell, was natürlich auch wieder teurer ist, ja, ist 128 GB ist lächerlich. Also mein Honor View 20, was ich im April war es, glaube ich, ja, Anfang April gekauft habe, hat 256 GB, also man sollte doch von einem mega super hypermodernen Überflaggschiff vom Anbieter von Android selbst doch wenigstens erwarten, dass er ein einigermaßen Referenzgerät rausbringt und keine schlappe Mühle, ja, die zeigt, was man nicht machen kann mit dem Gerät, also unfassbar. Und das hat eben auch auf vielen Seiten für Entrüstung gesorgt mit diesem 4K 60 Frames pro Sekunde, dass das nicht geht. Und dann kam letztendlich noch, haltet euch fest, das Kamera-Debakel. Auf Android Central kam dann die unglaubliche Freveltat. Es hat jemand gewagt, die Wahrheit zu sagen. Ja? Man hat es noch schnell gekennzeichnet mit From the Editor's Desk. Ja? Dass Google hier sich ein Ei ins Nest gelegt hat, wegen der Ultra-Weitwinkel-Kamera, die eben hier fehlt. Stattdessen hat man sich auf eine Telefotokamera entschieden. Ich selbst finde die Telefotokamera natürlich sehr, sehr gut, denn Zoom ist einfach etwas, was man unbedingt braucht. Aber natürlich auch nicht auf Kosten des Ultra-Weitwinkel-Gerätes. Das geht nicht, denn genau hier sind auch wieder viele Anwendungsmöglichkeiten drin, dass man eben hier eine gute Ultraweitwinkelkamera hat. Und da kommen wir genau zu dem Ding. Dual ist heute nicht mehr gut genug. Man braucht eine normale Aufnahme, eine Telefotoaufnahme und eine Ultraweitwinkelaufnahme. Das ist das optimale Setup. Das darf man auch von einem Flaggschiff-Gerät auch erwarten, ja. Und das wird hier ganz klar angeprangert. Jetzt für die Leute, die nur Telefoto wollen und nie Ultraweitwinkel nehmen, okay, die werden damit zufrieden sein, denke ich. Aber hier wird ganz klar moniert, dass die Ultraweitwinkelkamera fehlt. Und das ist dermaßen störend, dass dann eben auch die Leute, die vernünftige Bilder machen wollen, das Gerät auch nicht mehr nutzen. Und dann kam auch noch zu guter Letzt DxOMark, ja, und hat das das schlimmste Szenario quasi aufgezeichnet für Google, ja, weil man ja immer gesagt hat, ne, die AI reißt alles raus, kein Problem, mit unseren Kameras wird das alles wunderbar werden, trotzdem, dass wir nur zwei Kameras haben, trotzdem, dass wir eben keine Ultraweitwinkel haben, ja, und so weiter und so weiter. Und es war falsch. DxOMark hat nur schlappe 112 Punkte gegeben. Schlappe deswegen, ja, nicht, dass es jetzt extrem schlecht wäre. Auch das Huawei Mate 20 Pro hat nur 112 bekommen. Nur, stellt euch mal vor, das Huawei Mate 20 Pro ist über ein Jahr alt. Und das Google Pixel 4 ist ein absolut neues Gerät. Und deswegen ist es eben mit 112 nicht mehr gut. Anführen tut die Liste mit riesigem Abstand mit 121 Punkten das Huawei Mate 30 Pro. So. Jetzt könnt ihr mal sagen, ja, aber das Mate 30 Pro hat ja keine Google-Apps und bla bla bla. Gut, ist der Kamera erstmal egal, wer gute Fotos machen will, ne? Aber egal, gut. Gehen wir weiter zum nächsten. 117, das ist auch eine Welt dazwischen, eine Welt. Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, Samsung Galaxy Note 10 Plus, beides mit 117 Punkten. Ich mache mal weiter, ja. Bis zum Google Pixel 4, also vor dem Google Pixel 4 ist also das Huawei Mate 20 Pro, das Samsung Galaxy Note 10 Plus, 5G und 10 Plus, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10, ohne Plus sogar, 5G ist besser, OnePlus 7 Pro, Honor 20 Pro, ja, ihr habt richtig gehört, das Honor 20 Pro hat eine bessere Kamerawertung bekommen als das Google Pixel 4. Schmeißt euer Google Pixel 4 in Mülleimer. Ganz einfach. Sorry. Und auch das Samsung Galaxy S10 Plus hat ebenfalls eine bessere Wertung bekommen. Das, alle diese Geräte sind vor dem Google Pixel. Und da muss ich echt sagen, das absolute Trauerspiel meiner Meinung nach. Selbst das Xiaomi Mi 9 ist mit 110, stellt euch das mal vor, noch ziemlich nah dran an dem Google Pixel 4. Nur 2 Punkte Unterschied. Das ist echt der Hammer. Andersrum hätte es auch gesagt, ja, guck mal, aber das ist ja, das Google Pixel 4 ist ja nicht weit weg vom OnePlus 7 Pro. Ne? Ist ja nicht so weit weg. Also, ja, nur, dass das OnePlus 7 Pro bei weitem nicht so viel kostet, wesentlich bessere Leistungsdaten hat und jetzt auch noch eine bessere Kamera. Also, wow. Also, DxOMark hat jetzt diesen Mythos, dass Google Pixel hätte die beste Kamera jetzt endgültig den Todesstoß versetzt. Man hat es ja schon letztes Jahr gesehen beim Pixel 3. Da wollten es vor allem die amerikanische Tech-Presse wollte es ja nicht wahrhaben, ne? Ganz klar. Und haben da immer noch behauptet, es wäre die beste Kamera und bla bla bla bla bla. Das wurde einwandfrei belegt, ja, dass es eben nicht so der Fall ist. Und deswegen meiner Meinung nach eine ganz schlimme Sache. So, zum guten Schluss kam dann auch noch eine peinliche und meiner Meinung nach unerhörte Reaktion von Google, ja, hinsichtlich des, wie Google es sagt, Bugs, das iPhone-User die Originalqualität für Backups von Google Fotos nutzen können und Google, das Google Pixel 4 nicht. Angeblich soll es ein Fehler sein, beim Erkennen vom HEIC Fileformat, ja. Und deswegen wäre das abgespeichert und Google arbeitet an einem Fix, dass eben die iPhones nicht mehr kostenfrei in Originalqualität Backups machen können. Ja? So wird die Aussage interpretiert und das ist meiner Meinung nach vernichtend. Ja? Also Leute, wenn ihr jetzt ein iPhone-User seid, boykottiert einfach Google-Fotos. Das ist eine Schweinerei. Ja? Euch wird jetzt die Möglichkeit genommen, das kostenfrei in Originalqualität abzuspeichern, weil es das Google Pixel 4 nicht kann, beziehungsweise nicht erlaubt wird von Google. Statt dass jetzt Google endlich hingegangen wäre und hätte gesagt, okay, unsere Schuld, wir geben jetzt allen Pixel 4 Nutzern kostenfreien Backup in Originalqualität, so wie es mit dem Pixel 1 auch war, ja, dann wäre alles gut, dann wären die Apple-Leute zufrieden, dann wären die Pixel 4 Nutzer zufrieden. Ich weiß noch nicht, ob sie jemals zufrieden sein werden, aber zumindest wären sie in dem Bereich zufrieden und alles wäre gut. Aber dass man dann hingeht und sagt, das wäre ein Bug und dass man diesen Bug fixen wird, dass man diesen Bug beseitigen wird, das ist sowas von frech und unglaublich. Also ehrlich gesagt, da kannst du nur noch eine Antwort drauf geben. Nutzt kein Google Fotos mehr. Ja, ganz einfach. Unfassbar. Unglaublich. Nun ja, gut. Soviel zu dem Thema. Damit, ich musste das als Backlash hier nochmal geben. Ja, weil es interessiert ja schon, was dann allgemein gehalten wird von diesem Google Pixel 4, von diesem neuen Gerät. Ich hoffe, dass das dann auch das letzte Mal war, dass ich über dieses Gerät sprechen muss. Ab sofort ist das nämlich das Gerät, dessen Namen nicht genannt werden darf. Ja, so sieht's aus. Der UA Assistant ist gestartet. Ich habe einen Link geschickt bekommen von Chris, ja, zum Download von der Testversion des neuen UA Assistant. Und ja, momentan ist das nur eine frühe Beta-Version, deswegen auch Early Bird Access, ja. Also das heißt, ihr könnt die APK herunterladen, installieren und dann könnt ihr schon mal einen Vorgeschmack bekommen. Integriert ist eine globale Suche auf dem Smartphone, das eben auch in Apps, Memos, E-Mails, Kalendarien und so weiter sucht. Ihr müsst bedenken, damit wird ja der Google Assistant quasi ersetzt. Ja? Der wird allerdings nicht gelöscht, ihr könnt beides gleichzeitig benutzen. Das ist wichtig, weil nämlich der UA Assistant noch keine Spracherkennung hat in dieser Form hier. Also das ist mehr ein Assistant ohne oder ist momentan ein Assistant ohne Sprachfunktion, ja, ohne Erkennung. Also von daher das nicht verwechseln. Instant Access hat oder zeigt eben zum Beispiel die Shortcuts, dass ihr auch auswählen könnt, ja, direkt quasi auf dem Schirm. Das heißt, ihr könnt hier Programme oder Aktionen auswählen. Momentan gibt es noch nicht so viele Aktionen, die ihr auswählen könnt. Könnt ihr aber dann arrangieren auf eurem auf eurem Startscreen von diesem Assistant, den ihr übrigens bekommen könnt nach der Installation, wenn ihr einfach nach rechts swipet, dann kommt auf der linken Seite quasi dann dieser Assistant rein. So, also dort, wo das Google News bzw. dieses Google Discover heißt es, glaube ich, normalerweise sitzt, dort sitzt dann eben dieser UA Assistant. Also das heißt, nach rechts swipen auf dem Hauptbildschirm, nach rechts swipen und dann kriegt ihr das angezeigt. Ja, und dort könnt ihr dann nämlich eben so Shortcuts festlegen, zum Beispiel neues Memo erstellen, ja, oder eben in die Favoritenliste der Galerie gehen, ja. Übrigens eine schöne Funktion, in der UAway-Galerie könnt ihr Favoriten auswählen und die könnt ihr dann eben direkt aufrufen. Das ist eigentlich ganz praktisch, somit kann man sich einen separaten Bereich mit seinen besten Fotos erstellen, ohne dass man dafür ein separates Album anlegen muss, das dann auch verwaltet werden muss, sondern da einfach Like und dann kommt es da rein. Nicht schlecht. Smart Care ist dann eine interessante Geschichte meiner Meinung nach. Das würde fast sagen, das ist momentan auch so der Kern von diesen Ding, dort kriegt man eine Übersicht über die über die Funktionen wie Kalender, Wetter, die vermissten Anrufe, die nicht angenommenen Anrufe, ja, und eine Statistik, ja, über die Nutzung des Smartphones, ja, Und auch über den Datenverbrauch beispielsweise. Und in Zukunft soll es da auch noch mehr sogenannte Karten geben, die dann eben hier eingefügt werden können. Dann nimmt den Hauptplatz ein der Newsfeed. Das ist interessant. Mit sehr, sehr vielen News-Agenturen, also Nachrichtenagenturen, hat sich da Huawei zusammengetan und bringt eine ziemlich große Auswahl, auch in Deutsch. Ja. War echt verwundert. Also die Newsquellenvielfalt ist groß. Am Anfang muss man allerdings sehr viel wegklicken, was einem zum Beispiel nicht interessiert, denn man kriegt wirklich einen Bundesreigen von allen möglichen Nachrichten und erst mit der Zeit durch eben Wegklicken von den Nachrichten, das wird auch immer wieder gesagt, merkt sich dann der Assistant, welche Nachrichten ihr gerne sehen wollt oder welche ihr nicht gerne sehen wollt. Und das nervt am Anfang ein bisschen natürlich. Also ich habe sicherlich schon 60, 70 Nachrichten weggeklickt und dann wird es aber merklich auch besser. Dann kommen tatsächlich auch weniger Nachrichten von dieser Art herein. Also die ganz schlimmen, ich sage nur, also Promi-News, Promi-Klatsch, ja, also Wahnsinn. Und Sport, also da wird man überfrachtet, ja. Mir doch egal, ob sich da, was weiß ich, jemand einen Schnürsenkel abgeknickt hat auf dem Fußballplatz. Ja, also die muss man da erstmal wegklicken, die ganzen Sachen. Und nach einer Zeit, nach 2-3 Tagen kontinuierlichen Wegklickens der Nachrichten, merkt man dann auch eine deutliche Veränderung von den Nachrichten, die einem da geliefert werden. Und dann ist es auch vernünftig zu nutzen, ja. Es ist ein guter Einstand, sage ich mal, für Leute, die da so einen Sprachassistenten erwarten, wird das natürlich erstmal etwas enttäuschend sein. Ich habe auch erst gedacht, oh, Sprachassistent, genial, genial. Aber man sieht es sofort, denn zum Beispiel bei der Magic UI, bei Honor View 20, kann man da ja schon auswählen, welcher Assistant Standard sein soll. Und dann erscheint dieser Assistant gar nicht drin. Also das ist eben... Eigentlich ist das eine Konkurrenz momentan zu Google Discover, aber nicht zum Google Assistant, auch wenn der Name hier etwas anderes suggeriert. Trotzdem finde ich das als Anfang mal nicht schlecht, da kann noch was draus werden. Den Link zu dem Download dieser frühen Version, ja, Be an Early Bird, ihr könnt übrigens auch da einen Huawei P30 gewinnen, wenn ihr da mitmacht und auch ein Feedback gibt zu diesem Huawei Assistant, was natürlich auch wichtig ist für die weitere Gestaltung, dann könnt ihr hier auch sowas gewinnen, ja, in P30 Pro, gar nicht so übel. Und ansonsten guckt euch das mal an. Nicht schlecht, Herr Specht. Ist aber kein Specht, was hier abgebildet ist. Gut. Damit haben wir auch das abgegrast und deswegen komme ich jetzt mal zu den News. Technik ist nicht aus den USA und deswegen kann ARM an Huawei weiter ausliefern. Das sind doch mal gute Nachrichten. Es gab ja da so ein paar Bedenken hinsichtlich den ARM-Prozessoren. Also nur kurz als Info, in vielen Prozessoren und fast allen Prozessoren, die es so gibt, auch in den Kirin-Prozessoren, die eben von HiSilicon hergestellt werden, kommen als Kerne, als CPU-Kerne, die von ARM zum Einsatz. Ja. Das sind also die eigentlichen Prozessorkerne von so ziemlich jedem Prozessor, den ihr so kaufen könnt. Und deswegen gab es da die Problematik, dass zuerst behauptet wurde, das wäre US-Technologie und deswegen darf das Huawei nicht bekommen. Aber nach eingehender Prüfung von ARM hat jetzt die Rechtsabteilung festgestellt bei ARM, dass die Technologie aus Großbritannien kommt und deswegen fällt es nicht unter den US-Ban und wird weiterhin ganz normal an HiSilicon die Prozessorkerne liefern. Von daher ist der Schub an Prozessorkernen erstmal gesichert. Das ist eine gute Nachricht für alle. Huawei MediaPad M7 ist auch aufgetaucht in den News ja, ganz aktueller Leak sozusagen. Ja, viel weiß man nicht, aber man hat es tatsächlich schon in Aktion gesehen, so heimlich, ja. Ist nicht schlecht, man erwartet, dass es eben im Frühjahr 2020 erscheinen wird. Das M7 ist ein vielversprechendes Tablet erstmal, obwohl man natürlich nur Gerüchte bisher hat, sind diese doch sehr erfreulich und normalerweise sind die Quellen da gar nicht so schlecht. Wenn sich da das meiste bewahrheitet, dann könnte das ein interessantes Gerät werden. Natürlich soll das mit dem neuen Kirin 990 ausgeliefert werden, größere Akku im Vergleich zum Vorgänger und natürlich auch Android 10, allerdings ohne die Google-Dienste, davon muss man momentan ausgehen. Auch ein Stylus-Support soll es geben und eine Dual- Kamera hinten, also selbst die Tablets fangen jetzt mit Dual-Kameras an, könnt ihr euch mal vorstellen, dass das halt jetzt Minimalstandard ist, ne? Und insgesamt Verarbeitung so, dass man das Tablet auch noch einigermaßen anfassen kann. Das heißt, es sind tatsächlich Bezels vorhanden rund um das Gerät, allerdings nicht ganz so breit. Es gibt deswegen auch zum Beispiel keinen Home-Button, was ich eigentlich auch als antiquiert empfinde. Ne? Und man erwartet, dass es deswegen auch keinen Fingerprint-Sensor hat oder der unter dem Display ist. Außerdem ist ein Punch-Hole integriert im Display links oben, was allerdings auch nicht besonders stört. Ich habe das hier am Honor View 20 und das ist einfach fantastisch gemacht. Da wird ungenutzter Platz perfekt genutzt. Also, ich bin sehr gespannt auf das MediaPad M7, aber wie gesagt, es wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis dann letztendlich mehr darüber zu erfahren ist. Redmi, eine Untermarke von Xiaomi, hat ja auch ein neues Gerät angekündigt, das Note 8T. Und da ist jetzt das Design durchgesickert. Ja? Und man kann gleich erkennen, dass hier eine Quad-Cam verarbeitet ist, ja, gut, das war eigentlich auch zu erwarten, trotzdem macht es einem natürlich auch Laune, ja, wenn man das so sieht, 730G Snapdragon Prozessor soll mit drin verbaut werden, dann könnt ihr auch gleich erkennen daran, dass das natürlich für den Midrange-Bereich gedacht ist, ja, also der Zusatz Note soll euch nicht darüber hinwegtäuschen, ja, aber immerhin für das Midrange-Gerät wird es eine ausreichende Ausstattung haben, für Midrange natürlich, ja, also sprich 128 GB Hauptspeicher als kleinstes Modell, ja. Und gut, mit dem Hauptspeicher kann ich jetzt noch nichts sagen. Das Vorgängermodell ohne T hatte 4 GB. Dann muss ich einfach mal abwarten, wie sich das mit dem hier ja, dann zeigt. Das Vorgängermodell hat auch einen Snapdragon 665 gehabt, das 8, also ohne T. Von daher wird es hier sicherlich auch andere Daten haben, weil es ja auch einen ganz anderen Prozessor hat. Xiaomi will 10 neue 5G-Phones nächstes Jahr bringen. Das haben die jetzt angekündigt und da wird ein wahrer Regen auf uns niederprasseln hier von Xiaomi. Also letztlich, wenn man es dann nochmal in Ruhe wirken lässt, also pro Jahr 10 neue Geräte ist ja eigentlich nicht so extrem jetzt, ne? Die 5G-Netzwerke werden bei uns halt doch noch eine ganze Zeit lang dauern. Von daher weiß ich nicht, ob das wirklich nächstes Jahr bei uns überhaupt ein Kaufkriterium ist. Also für mich jedenfalls nicht. Ich würde es nicht ablehnen, ja, wenn man dafür nichts extra zahlen muss. Ja, wäre mir das eigentlich relativ egal, ob das jetzt 5G hat oder nicht. 2 Jahre Nutzungszeit, jetzt haben wir 2019, sagen wir mal, wenn man das Anfang 2020 kauft, 2022, dann wird es dann wahrscheinlich 2022 ein einigermaßen nutzbarer Ausbau vom 5G-Netz geben. Und da holt man sich dann eigentlich schon wieder ein neues Gerät. Von daher weiß ich nicht. Also ich würde es auf jeden Fall noch einmal überspringen. Wie gesagt, sofern es dann ein 5G-Gerät gibt, einfach so, wie zum Beispiel hier das Mi 9 Pro 5G, ja, gibt es ja schon, und ja, ich würde mir jetzt keine Version extra mit 5G holen, aber wenn das eben 5G drin hat, ich würde es deswegen auch jetzt nicht kaufen, ne? Okay. LG ist übrigens in ernster Bedrängnis. Ich habe ja schon immer wieder gesagt, dass LG so langsam die Flausen dicke hat mit den Smartphones. Es ist ein Drama, so schlecht sind die LG-Geräte ja gar nicht. Aber zuerst war es das schlimme Marketing und dann hat man angefangen, hier mit Preisen versuchen, irgendwie die Verluste wettzumachen. Und das ging natürlich ganz gewaltig in die Hose. Das Problem, was eben viele machen, sie denken, sie könnten eben hohe Preise für ihre Geräte verlangen, selbst wenn die Marke gar nicht etabliert ist. So funktioniert es nun halt mal nicht. Letztendlich nimmt man das dann zähneknirschen in Kauf, aber die Preise werden dadurch trotzdem nicht günstiger. Das führt zu einem Verlust. Ja. Jetzt gibt es aber noch ein ganz anderes Problem, und zwar, dass bei LG im Display-Business, ja, die stellen ja auch ja, recht gute LCD-Panels her, ja, und da wird jetzt auch ein Verlust von etwa 437 Millionen Dollar erwartet, ja, im Quartal 3 2019. Das ist nicht gut. Denn zusammen mit den katastrophalen Ergebnissen von dem Smartphone-Business ist dann, sagt der neue CEO, ist das Überleben der Firma, ja, in Gefahr. Das hat er öffentlich gesagt. Das ist nicht gut. Und ich weiß nicht, ob das auch so klug war von ihm, das zu sagen, denn die Anleger werden darauf wohl nicht gut reagieren. Ja. Und auch Insider aus der Industrie sagen, dass das momentan ein wirklich, wirklich problematisches Betriebsverhältnis ist mit LG. Die sagen, das wäre der schlimmste Zulieferer in der Geschichte. Ja, Wahnsinn. Offenbar hat LG tatsächlich mehr Probleme, als bekannt ist oder wurde bisher. Das ist alles nicht gut. Und naja, eigentlich, wie gesagt, ich finde es schade, wenn die sich wenigstens mit den Preisen ein bisschen zusammenreißen würden. So schlecht sind die Teile ja nicht. Jetzt gäbe es gerade einen kleinen Lichtblick, meiner Meinung nach. Ja, wobei, sind wir ehrlich, das wird auch nur ein Nischengerät sein. Ja, aber dennoch, da finde ich, ist der Preis gar nicht mal so übel. Ja, denn das LG G8X, also ich sag's mal in Deutsch, das LG G8X, ja, das startet am 1. November in den USA und das wird dort nur $699 kosten. Meiner Meinung nach ist das ein ganz gutes Ding und das Teil hat eine Besonderheit. Das ist nämlich ein Dual-Screen-Handy. Das ist ein ausklappbares Handy, aber eben nicht so wie die Geräte wie zum Beispiel dieses Galaxy Fold oder das Mate X von Huawei, dass man eben das ganze Display mit einem so flexiblen Display aufklappen kann, sondern man hat hier quasi zwei Bildschirme nebeneinander, wenn man das Handy aufgeklappt hat. Und das ist meiner Meinung nach eine recht gute Lösung. Man kann da tatsächlich dann auch was mit anfangen, zum Beispiel mehrere Apps gleichzeitig auf den Bildschirmen laufen lassen oder auch eben, wenn man einfach das akzeptiert, dass in der Mitte ein kleiner Spalt ist, ja, dass man dort eben auch in Fullscreen-Mode eine App machen kann. Das geht, das ist absolut okay. Ja. Es geht an nichts verloren, man darf sich eben nur nicht stören an diesem, ja, sagen wir mal, Stelle, wo eben nichts ist. Ja. Und meiner Meinung nach ist das für viele Sachen eine gute Lösung. Ich hätte schon so viele Sachen gehabt, ja, also links die Chat-App, links Laien und rechts Spielen, perfekt, ja, wunderbar, das wäre so richtig cool, und deswegen denke ich auch, dass das sicherlich seine Abnehmer finden wird, also für $700 muss ich ganz ehrlich sagen, auch das wäre dann ein Gerät gewesen, wo ich mir wirklich überlegt hätte, wenn ich jetzt nicht erst vor kurzem, wie gesagt, das Honor View 20 gekauft hätte, das hätte ich mir dann wirklich auch überlegt, das ist richtig interessant. Die Ausstattung natürlich, gut, man muss es in Relation sehen, ja, zwei Bildschirme, $699, immerhin hat das Teil ein 4000 mAh Akku, ja, kommt mit einem Snapdragon 855 Prozessor, 6 GB RAM, 128 GB Storage. Damit sind wir bei also in der Ausstattung, eigentlich exakt bei der Ausstattung, was das Pixel 4 hat. Nur eben, dass das Dual Screen hat und eine 4000 mAh Akku statt 2800 mAh. Deswegen denke ich, wird das immer noch eine deutlich bessere Wahl als jetzt das Pixel 4. Ja. Und jetzt habe ich den Namen doch wieder gesagt. Nein, ich muss mir das erst noch anwenden. Das Handy, dessen Namen nicht mehr gesagt werden darf. So. Und deswegen finde ich, ist es ganz okay. Und es wäre sicherlich für manche Nutzer interessant. Tja, aber, ne? Gucken wir mal, wie das ankommt. Und retten, ob es das retten wird hier, LG. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Da muss LG noch an anderer Stelle anpacken. Neues Play Store Design für das Android TV. Immer wenn es Updates gibt für Android TV Sachen, ja, werden alle hier hellhörig, denn natürlich ist das etwas, was normalerweise auch von normalen Benutzern genutzt wird. Von daher ist jede kleine Änderung, wir kennen das ja, ne, entweder gut oder es ist eine Riesenkatastrophe. Ja. Wutentbrannte Konsumenten kommen und sagen, ich finde das eigentlich nicht mehr oder ich kann nichts mehr machen, ja, das war auf einmal weg. Oder das sieht ja jetzt ganz anders aus, was mache ich denn jetzt? Ne? Ja, so arg wie wir darüber lachen, so ist leider die Realität. Und von daher kann man nur hoffen, dass das Design des neuen Play Stores für Android TV auch sehr gut wird, denn es hat momentan mit der Auslieferung bereits begonnen. Das heißt, nach und nach werden die Leute eben jetzt diesen neuen Play Store sozusagen dort bekommen. Also die Bilder, die ich jetzt gesehen habe, muss ich sagen, sieht eigentlich ganz gut aus. Also so, wie man das zum Beispiel auch von Fire TV gewohnt ist. Ich denke oder ich hoffe zumindest, dass die meisten Konsumenten damit zurechtkommen. So Leute, ja, noch, jetzt kommt wieder was, ne? Nein, ich werde jetzt nicht mehr keinen Seitenhieb mehr geben auf das Gerät, dessen Namen nicht genannt werden darf. Aber ihr könnt euch mal selbst überlegen, ja, wie wichtig Arbeitsspeicher wird, wenn ein neuer Chrome-Browser rauskommt, ja, der jetzt mehr RAM verbraucht. Also ich meine, wir reden hier von Google Chrome. Ein Browser, der so viel RAM verbraucht, dass man Tränen in die Augen bekommt. Ja? Kann man den überhaupt noch ohne 4 GB überhaupt benutzen, richtig? Ohne dass es dauernd irgendwie Wartezeiten gibt? Ja? Wahrscheinlich nicht. Hier muss ich jetzt sagen, die neue Version bietet wesentlich mehr Sicherheit. Ja? Er isoliert die Seiten voneinander. Site Isolation nennt sich das. Das ist meiner Meinung nach eine wichtige Geschichte. Eigentlich war das doch das, was uns Chrome seit Anfang an versprochen hat, dass das sein soll. Also, dass praktisch jede Webseite unabhängig voneinander läuft. Ja. Und jetzt kommt auf einmal raus, okay, das war wohl gar nicht so. Denn das wird jetzt erst gemacht und deswegen braucht jetzt Chrome wesentlich mehr Speicher. Also ich hoffe, ihr habt ein 8 GB Gerät, damit ihr noch flüssig, gut und flüssig arbeiten könnt mit dem Chrome Browser. Ah, Moment. Es gibt ja noch Geräte mit 6 GB. Naja, wird wohl gerade so gehen. Naja, aber man hat ja vorgesorgt, ja, wenn ihr zu wenig Speicher habt im Gerät, ja, also weniger als 2 GB beispielsweise, dann haltet euch fest, dann werden diese neuen super sicheren Sicherheitsfunktionen abgeschaltet. Cool, oder? Ja, so löst man doch Probleme. Nicht genug RAM? Tja, dann braucht ihr auch keine Sicherheit. So geschieht's euch recht. Ihr habt's so gewollt. Ja? Ihr habt nicht genug RAM gekauft? Oh, das war's. Boom. Es kriegt auch keine Sicherheit. Zack. Oh, shocking. ZTE-Patent für neue Punch-Hole-Kamera. Das fand ich ja eine interessante Sache. Warum ist da noch keiner drauf gekommen? Tja, ich weiß nicht. Die Leute bei ZTE, jedenfalls sind daran drauf gekommen, die haben einfach oben in der Notification Bar ein neues Icon eingeführt. Und dieses neue Icon, was zwischen der Netzanzeige und der Batterieanzeige steckt, das ist so ein kleiner Kringel. Und dieser Kringel markiert die Kamera. So sieht's aus. Und da wird eben hier werden da die Bilder damit gemacht. Interessant, oder? Das hat sich jetzt ZTE patentieren lassen. Es gibt also noch kein fertiges Gerät mit diesem unsichtbaren Notch. Ja? Und es ist natürlich auch eine Kamera, die unter dem Display liegt. Zumindest wenn diese Abbildung hier das tatsächlichen Aussehen entsprechen werden. Aber das ist unabhängig davon. Spielt eigentlich kaum eine Rolle, ob dieser Kringel jetzt schwarz ist, ja, oder ob der jetzt die Farbe vom Hintergrund hat, spielt eigentlich im Prinzip keine Rolle. Dort ist jedenfalls dann die Kamera markiert und so integriert sich das quasi wie unsichtbar, ja, in dieses Gerät und ja, ist eine gute Sache. Warum hat das vorher sich noch keiner patentiert? Keine Ahnung. ZTE hat es jetzt gemacht. Gar nicht so schlecht. Ich hoffe aber auch, dass sie dann vernünftige Geräte mit dieser Technik rausbringt, weil das finde ich doch ist eine interessante und gute Idee. OnePlus 8 und 8 Pro. Das sind jetzt neue Daten aufgetaucht zu den Geräten. Ja. OnePlus 8 wird einen Snapdragon 865 haben, der angekündigt ist, ja, von Snapdragon mit 5G-Support. Also auch OnePlus setzt da offenbar voll auf den 5G-Support, ganz klar, denn in fortschrittlichen Ländern wie China, ja, ist 5G bereits schon richtig ein großes Thema und da wird ja auch schon heftig dran gearbeitet, das weiter auszubauen. Wir sind halt ein bisschen hinten dran. Ne? Das ist aber auf jeden Fall eine Aussage mit diesem 865. Man kann sich da durchaus vorstellen, dass da einiges möglich sein wird, auch hinsichtlich Gamings. Ich bin gespannt. Nächstes Jahr soll das Gerät ja rauskommen. Anfang nächsten Jahres, wenn ich das richtig weiß sogar. Ja. Oder zumindest im Frühjahr. Und das OnePlus 8 Pro, das hat auch einen 4500 mAh Akku, sodass man da auch genug Power hat. Das zum Vergleich, das OnePlus 7T Pro hat 4085, also nochmal fast 500 mAh zusätzlich draufgepackt. Gar nicht schlecht. Und natürlich wird das auch mit einer Variante mit 512 GB interner Speicher herauskommen, so wie man es von einem modernen Gerät gewohnt ist. Ja, Leute, ne, es geht immer weiter. Ne? letztes Jahr war 256 GB noch gut, heute ist es normal, morgen ist nächstes Jahr ist 384 GB super, ja, und 256 GB normal, und dann bald schon Ende nächsten Jahres wird dann eben auch 512 GB schon kein Hexenwerk mehr sein, ja. Weil ihr glaubt nicht, was die Leute alles so ablegen in 4K 60 Frames pro Sekunde, wenn man diese Funktion schon hat, ne? Und die 8K-Geräte sind ja schon im Anpreismodus. Die werden ja auch noch bald kommen. Ui, ui, ui. Pixel waren ohne Ende, ich weiß, aber was soll man machen, ne? Irgendwann wird es dann auch verlangt werden, ne? Gut, 3D-Renderings sind aufgetaucht. Ich lasse mal den Link drin. Zu sonstigen Spekulationen äußere ich mich jetzt hier nicht, weil das, ob da was groß dran ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall könnt ihr euch das mal angucken. Wenn sich diese Renderings als wahr erweisen, muss ich sagen, naja, also optisch langweilig, ja, nichts passiert. Hisense A5, das ist mal nicht so langweilig. Naja, gut, okay, vielleicht von der Optik her schon, weil, also irgendwie sehen die alle gleich aus. Gibt man mal ein viereckiges Gehäuse mit abgerundeten Ecken und da packen wir halt irgendwas rein, boop. Und das Hisense, ja, wieso tue ich das überhaupt hier überhaupt ansprechen, das Ding? Das hat ja nur eine Kamera. Hä? Also, ja, das hat nur eine Kamera. Eine Kamera ist es dann. Ja gut, aber das ist kein Kamerahandy. Das ist nicht wirklich dafür gedacht. Was ist denn da die Besonderheit? Das hat ein 5,84 Zoll Eye Protection Ink Screen mit einer Auflösung von 1440x720. Und das ist im Prinzip ein, wie so ein E-Ink-Screen. Also ich glaube, technisch gesehen ist es kein E-Ink, aber man nennt es eben ein Ink-Screen, ne, weil es eine papierähnliche Experience gibt beim Lesen. Und das kann man auch hier ganz klar sehen. Das Ding ist schwarz-weiß, ja, und hat natürlich hier gerade fürs zu lesen, eben eine ganz, ganz minimale Blaulicht-Abstrahlung und von daher ist es natürlich auch sehr schonend für die Augen. Hat ein Intelligent Dimming drin, ja, und Soft Eye Protection, was auch immer das heißt. Also sprich, das Teil ist super gut zum Lesen. Und sonst eigentlich auch nichts. Und deswegen kommt das Teil auch mit einem Snapdragon 439 Prozessor, also Gaming, naja, wird das schon wegen dem Bildschirm natürlich nicht funktionieren, aber Sachen, die eben viel mit Text zu tun haben, ihr schreibt viel, wunderbar, ihr lest viel auf eurem Smartphone, wunderbar, und hier 4 GB Hauptspeicher, 32 GB oder 64 GB Storage, 4000 mAh Akku, und damit ist für diese Nische wohl das ausreichend. Ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt nicht, was ich damit groß anfangen soll. Ja, ich lese auch am Smartphone und ja, ich würde mir manchmal wünschen, dass eben hier so die, dass ich ein E-Ink-Screen hätte an meinem Gerät. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, was ich dann alles nicht mehr machen kann, also das ist eigentlich das ideale Zweitgerät hier für Notfalltelefonie und für textbasierte Anwendungen. Ja, also, ja. Ansonsten eher. Google unfair gegenüber Flexi-Keyboard. Ja, so weit sind wir schon. Ich sag ja, Google ist das neue Apple. Flexi-Keyboard hat ein Rating-Upgrade bekommen. Die sind jetzt auf einmal nur noch PEGI 12. Hier die Altersfreigabe hat sich erhöht. Damit gibt es natürlich eine massiver Nachteil gegenüber anderen Keyboards, die bereits ab 3 erlaubt sind. Ja, hat ja auch tatsächlich Konsequenzen dann. Und die Begründung von Google ist, dass hier ein Emoji drin ist, das den Mittelfinger zeigt. Also ein Mittelfinger-Emoji. Und deswegen 12. Nur dumm ist, dass das Gboard ebenfalls dieses Emoji drin hat mit dem Mittelfinger und auch andere Keyboards, wie das zum Beispiel von Microsoft, ja, auch das hat es drin. Und die sind alle noch ab 3, also ein PEGI-3-Rating. Und das ist natürlich eine absolute unfaire Behandlung von Flexi. Mich würde sehr interessieren, was hier der wahre Hintergrund ist. Angeblich wär das von Google eben beanstandet worden, ja, oder gemeldet worden. Und deswegen ist das schon sehr interessant. Vor allem, weil dieses Emoji auch seit dem ersten Tag bei diesem Flexi-Keyboard mit drin ist. Ja? Und das wurde seitdem nie hier moniert. Und dann auf einmal wird es moniert. Also ich muss schon sagen, das ist nicht gut. Was ist hier los mit Google? Unfaire Business-Praktiken gegenüber einzelnen Firmen. Da frage ich mich wirklich, wie tief ist Google eigentlich gesunken, wenn das tatsächlich wegen diesem lächerlichen Mittelfinger Emoji da eine höhere Alterseinstufung bekommt, ja, dann bitte aber auch das Google Keyboard und auch die anderen Keyboards, wie zum Beispiel SwiftKey von Microsoft, dann eben hochstufen, mit allen Konsequenzen natürlich, dass man eben dann Android auch unter 12 Jahre gar nicht mehr benutzen kann, weil das Gboard eben nämlich Bestandteil von Android ist. Ja, so geht's halt nicht, ja. Und ich hoffe, dass das hier weiter verfolgt wird und dass sich da der Anbieter von Flexi wehrt. Übrigens, wer ein Huawei oder ein Honor-Gerät hat, der kann nämlich das aus der App-Gallery sich das Flexi-Keyboard installieren. Und dort darf man den Mittelfinger offenbar noch unter 12 Jahre sehen. Yeah! Wenn die wüssten, was in der Schule schon abgeht, die ja schon im Kindergarten abgehen. Wenn es nur der Mittelfinger wäre, wäre ja alles wunderbar. So, gut, weiter. Und wir haben noch eine Newsmeldung. Samsung stellt ein Mid-Range-Chip-Kombo vor. Und habt ihr gut zugehört, was ich vorhin gesagt habe? Zum Beispiel auch mit dem Hauptspeicher. Ja. Klar, mit dem Storage habe ich angesprochen. Ja, mit den 512 Gigabyte Storage, ja, ne, dass das ein, zwei Jahre normal ist. Samsung weiß offenbar, dass auch bei Midrange-Geräten bald 12 Gigabyte normal sein sollte. Ja. So sieht's aus. Das ist der neue Midrange, das neue Midrange-Paket. So ein Combo-Storage, ja, nennt sich das. Mit eben 12 GB RAM und UFS 3.0 integriert. So sieht es aus. Und man sieht, Samsung denkt schon in die richtige Richtung, was die Zukunft betrifft. Ja. Ob und wann eben das dann auch umgesetzt werden kann von den Anbietern. Wohlgemerkt, die können daher auch diese Packages auch an andere Anbieter verkaufen. Das wird ja auch gemacht. Samsung stellt schon immer Chips her für alle möglichen Smartphones. Ja. Und ob das dann eben genutzt wird oder nicht, das wird sich zeigen. Bisher sind die Hersteller leider immer hinter diesen Visionen, sage ich mal, oder von den Möglichkeiten von Samsung da zurückgeblieben. Aber vielleicht wachen sie ja langsam auf, denn die Anwendungen haben sich in der letzten Zeit doch massiv verändert. Wenn man mal sieht, wie viel zum Beispiel bei Call of Duty Mobile, wie viele Menschen sich das heruntergeladen haben, dann muss man schon sagen, also ein Gerät, auf dem Call of Duty Mobile nicht mehr richtig funktioniert, kann man nicht mehr verkaufen, auch nicht mehr im Midrange-Bereich. Ja? Und das heißt, man braucht Power, Power, Power. Weil dann fängt es nämlich an, der Kumpel hat das Spiel, man will da auch spielen, ja, und bei wie viel wie viele Millionen? Weiß nicht, wie viele? Waren es 100 Millionen? Ich glaube, 100 Millionen Mal ist es downgeloadet worden bereits. Dann spielt der Kumpel das Teil und dann will man das auf sein Smartphone machen und es funktioniert nicht, dann wird man ganz schön sauer. Das kann ich schon sagen. Ne? Okay, so viel also zu den News. Jetzt gehe ich mal hier in die Community rein. Da ging es erstmal um die Google Home Telefonie. So sieht's aus. Da hat der Chris einen kleinen Erstbericht geschrieben. Den möchte ich jetzt hier gerne mal vorlesen. Mal ein kleiner Erstbericht von mir zur Telefonie mit Google Home. Diese ist ja nun seit einiger Zeit verfügbar. Dies ist nur über Google Home Duo möglich. Zur Verbindung wird die Telefonnummer des Smartphones benutzt. Man muss aber erst die Google Home Geräte dafür aktivieren. Danach kurz den Namen ansagen, gefolgt von Anrufen. Schon läuft es, entweder nimmt der Angerufene auf seinem Handy ab oder auf seinem Smart Speaker an. Zum Test hatten wir einen Google Home und einen Google Home Mini. Bei beiden gleich im ersten Moment kommt es zu einen Tick leise vor, sobald man aber in die Richtung des Gerätes spricht, funktioniert die Kommunikation, selbst wenn man ein ganzes Stück entfernt davon sitzt, also in die Richtung des Gerätes sprechen. Ne? Wir haben uns eine ganze Weile unterhalten. Umso länger ich dieses Freisprechen benutze, umso besser gefiel es mir. Gemessen daran, dass ich sonst immer über Headset telefoniere, fand ich das Ganze doch recht gut. Fazit, gutes freies Gespräch, auch mit kleiner Hardware-Manko ist die Google Duo-Bindung. Jo, also gut, diese Telefonie gibt es ja mittlerweile auch schon von bei den Amazon Echos eine geraume Zeit. Da es eine Google Duo-Bindung ist, weiß ich gar nicht, wie ich das richtig einordnen soll. Also das ist eigentlich keine echte Telefonie, sondern eben ein Audio-Chat, ne, wenn ich das da richtig interpretiere. So wie es eben auch bei den Echos ist, wo das übrigens auch sehr, sehr gut funktioniert. Auch mit Video natürlich, ne, wenn man ein Echo Show hat beispielsweise. Und das wird ja natürlich auch hier mit Video funktionieren, wenn man eben so ein Google Nest, heißt es glaube ich da oder sowas, dieses Display da eben hat von Google. Gut, aber interessant auf jeden Fall hier dieser Bericht hier über diese Google Home Anbindung. Ich selbst benutze eigentlich Line für Videotelefonie. Und Audiogespräche und natürlich auch die Amazon App, ja, also die Amazon Alexa App gibt es ja auch und dort kann man eben auch das vom Smartphone an jeden Amazon Echo verbinden und dort dann eben sowohl Audio als auch, wenn möglich, das Gerät von dem Empfänger dann eben auch mit Video machen. Das ist auch ganz, ganz gut und das macht ziemlich viel Spaß, wenn man so ein Amazon Echo Show hat. Ich habe ja den Show 5 und es ist richtig, ja, richtig gut. Ich hoffe, dass da die Videotelefonie endlich mal so einen kleinen Schub bekommt dadurch. Okay, dann hat der Ewald geschrieben, einen Artikel verlinkt, Streamingdienst und DRM Disney Plus schließt Linux-Nutzer aus. Disney startet ja bald sein eigenes Streaming-Portal Disney Plus und will übrigens auch dann von den anderen Plattformen langsam aber sicher weg. Mal gucken, ob die das schaffen. Aber okay, ich meine, ganz ehrlich, ich hatte als Linux-Nutzer hier keine Illusion, dass Disney Plus da funktioniert. Die sind ziemlich rigoros und DRM ist eh eine Seuche. Bin ja schon froh, dass Amazon Prime Video im Chrome-Browser unter Linux funktioniert. Ja, also das geht und bin ich schon froh drüber. Ansonsten habe ich mir da keine Illusion gemacht, dass das bei Disney Plus und Linux-Nutzer funktioniert. Also ich weiß nicht, so Geldhaie und Linux, das hat noch nie so richtig zusammengepasst, von daher, ja. Interessante Nachricht auch von Chris. Der Rosenkranz mit Sicherheitslücke, das war auch eine lustige Geschichte. Dieser Rosenkranz, ja, das kommt davon, wenn man alles smart machen muss, ne? Ein smarter Rosenkranz. Nur blöd war halt, dass dieser eben eine Sicherheitslücke hatte, wobei, naja, ich sag mal, sie wird sicherlich nicht jetzt viel getroffen haben, ne? Erstmal sowas. Und dann wird der Schaden auch doch noch begrenzt gewesen sein hier, ja, durch diese Lücke. Aber trotzdem, naja, ganz so toll ist es natürlich nicht. Aber Click to Bray, naja gut, okay, wenn man es denn braucht. Aber ja gut, trotzdem. Nur, wie gesagt, die Sicherheitslücke hat einem doch dann das Gebet vielleicht verhagelt. Ja, oder man kann für die armen Seelen beten, die jetzt hier die Sicherheitslücke vielleicht schon ausgenutzt haben. Ne? Wobei, wie gesagt, angesichts der Verkaufszahlen dieses Rosenkranzes wäre ich doch relativ entspannt. Ja. Dann hat der Chris auch noch was geschrieben zur Huawei Watch GT2. Er hat geschrieben, mal ganz interessant, von der Nicht-Sportfreak-Seite betrachtet, für meine Bedürfnisse nicht ganz das, was ich mir von einer Smartwatch wünsche. Allerdings bin ich mit meiner Wear OS-Uhr auch nicht gänzlich glücklich. Ich weiß nicht genau, also ich meine, eigentlich hat man ja schon sich schon ziemlich, sagen wir, ja, zusammengerauft und gesagt, okay, eine Smartwatch ist hauptsächlich für die Benachrichtigung von eingehenden Nachrichten auf dem Smartphone da. jedenfalls sehe ich keinen anderen vernünftigen Grund dafür. Da ist in dieser Huawei Watch ist ja einiges eingebaut schon, was man garantiert nicht braucht. Von daher keine Ahnung, was da jetzt fehlt. Hauptsächlich als Fitness- und Schlafmonitor. Das ist vielleicht noch das Einzige, außer Benachrichtigung, was eine Smartwatch brauchen können soll. Ja. Ansonsten, ja, weiß nicht. Also ich persönlich will ja möglichst viele Watchfaces und auch möglichst frei programmierbare Watchfaces, sodass ich auch selbst Watchfaces machen kann, wie ich das bei der Pebble gemacht habe. Aber das ist natürlich hier leider bei der Huawei GT2 nicht so einfach. Auch hier ist natürlich, hätte man, wenn man das, also die chinesische Version der App installiert, dann hat man hunderte von Watchfaces. Bei uns hat man so 6 oder 7. Das ist echt zum Heulen. Aber na gut, okay. So soll das eben wohl sein. Ja, schon blöd, wenn man in der falschen Region wohnt. Und noch was vom Chris, das war, ja genau, wegen den Banken, da möchte ich nur ganz kurz drauf eingehen, da ist ein Link zu einem Artikel, dass die ersten Banken bereits Handys für Online-Banking ablehnen, da kann ich nur eins dazu sagen, da sieht man, dass die Banken von Technik null Ahnung haben, das ist eine Schande und ganz einfach, jeder PC ist wesentlich unsicherer als ein Smartphone. Wesentlich unsicherer. Wenn ich da dran denke, was in einem Smartphone alles für Sicherheitsmechanismen integriert sind, ehrlich gesagt, das ist schon so schlimm. Irgendwann wird das Smartphone so sicher sein, dass man es gar nicht mehr benutzen kann. Ja? Das finde ich unmöglich. Wirklich unmöglich. Und wenn ich mir dahingehend ein Windows-System angucke, ich weiß nicht, da ist es doch normal, dass man zum Beispiel auf ein externes Speichermedium einfach so zugreifen kann. Selbst das wird einem mittlerweile schon verwehrt unter den Smartphones oder mit den Smartphones. Ich weiß nicht, was da das Problem sein soll. Also die Banken haben null Ahnung, ja, und möchten jetzt gerade wieder auf irgendeiner Sicherheitswelle mitreißen oder sie kriegen das einfach nicht hin, das vernünftig zu machen und sagen dann einfach, ja, das wäre zu unsicher. Tipp an die Banken, setzt euren Hintern in Bewegung, programmiert was Vernünftiges, stellt gescheite Leute ein, die Ahnung haben von der Technik, ja, dann klappt es auch mit dem Banking über Smartphone. Ansonsten gilt es sowieso, Online-Banking ohne Handy ist gleich Bank ohne Rio. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, wer heutzutage auf seinem Handy kein Online-Banking mehr machen kann, der lebt in einer anderen Zeit. Genau. Gut, weiter so, liebe Banken, dann schafft ihr euch selbst ab. N26 und Co. stehen ja schon bereit, eure Lücke zu füllen, ja. Gibt genug. Und ich kann auch mein Bankkonto in Übersee eröffnen, ja, kein Problem. Alles möglich. Oder in China, ich brauche keine deutschen Banken mehr. Ich gehe sowieso nie zum Schalter. Was ist das? In die Bank reingehen, ewig lange warten, dann mich mit unfreundlichem Personal rumschlagen und dafür auch noch Kohle zahlen. Witzig. Guter Witz. Gut, das waren dann die Community-Geschichten und zum Schluss noch die App der Woche. Da wurde es diesmal schlicht und ergreifend OpenTracks. Ja, OpenTracks aus dem F-Droid Store zum kostenlosen Download. Was ist das Ganze? Das Aufzeichnen von GPX-Dateien beziehungsweise von richtigen Tracks. Ja, Tracks nennt man also die aufgezeichneten Strecken. Ja, ist immer wieder eine Angelegenheit, wo naja nicht so einfach funktioniert, wie sie funktionieren könnte bei den Apps. Ja. Anders hier bei diesem Open Tracks, man startet einfach hier das Recording und dann geht's los. Es werden die Wegpunkte aufgezeichnet, ja, die Distanz, die man eben gegangen ist, die Bewegung, die Zeit, die man gebraucht hat, die Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter. Aber viel wichtiger sind natürlich die Koordinaten, so dass man dann letztendlich auch diese Koordinaten, diese Dateien einladen kann oder aufrufen kann. Hier zum Beispiel über GPX, über dieses Dateiformat in Karten oder ähnliches und kann dann eben beispielsweise sehen, wo war man, wo ging es hin, wie waren die Daten, wie schnell war ich. Das ist nicht nur für jetzt zum Beispiel Jogger oder Radfahrer interessant, sondern das ist eine Geschichte, wo ich zum Beispiel beim Geocaching benutze. Ich möchte gerne meine Tracks aufzeichnen, ja, die ich gegangen bin, um danach eben zum Beispiel meine 25 Kilometer mit 500 Höhenmeter zwischendrin, ja, also auch noch hier nachträglich bewundern zu können, ja, mit Statistiken auszuschlachten, wie es nur geht. Und natürlich auch als Archiviersystem. Und das macht mir zumindest ziemlich Spaß. Ja, und die Besonderheit hier ist natürlich, dass das Ganze ohne Zugriff von anderen Firmen passiert. Das heißt, hier dieser GPS-Tracker läuft bei euch auf eurem Smartphone, nur bei euch, und dieser Tracker, so wird es hier auch gesagt, der GPS-Tracker, der seine Daten für sich behält. Und das ist eine wichtige Geschichte meiner Meinung nach. Hier hat man zum Beispiel auch die Möglichkeit zusätzlich, um interessante Orte zu markieren. Es gibt auch eine Fotofunktion. Ja, das ist auch eine Sache. Ich habe diese Foto-GPX-Funktion im Smartphone ausgeschaltet. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ihr die Bilder mit Ortsstempel aufnimmt, ja, mit den Koordinaten und teilt die dann im Internet beispielsweise, dann kann man euren exakten Standort ausmachen. Ja? Nicht ganz so optimal manchmal, ja. Und deswegen birgt das eine gewisse Gefahr. Ich habe das früher gemacht und habe dann regelmäßig vergessen, das auszuschalten, ja, und habe dann einen riesen Stress gehabt, diese Bilder da vom Netz wieder zu nehmen, was natürlich auch oftmals dann sinnlos war, ja. Und deswegen habe ich diese Funktion generell abgeschaltet. Mit diesem Teil hier kann man aber unabhängig davon seine Fotos quasi in der App markieren und weiß dann aber genau selbst, ja, wo hat man diese Fotos aufgenommen, kann also quasi diese Datei separat sichern und dann hat man ja immer den Bezug zu den gemachten Fotos im Album. Das ist also auch eine interessante Sache. Wird auch von vielen Fotografen unterstützt oder genutzt, die eben auch wissen wollen, wo genau, ganz exakt genau diese Bilder gemacht sind. Ja. Das ist oftmals eine wichtige Sache, eben gerade bei Geocaching und so weiter. Auch die Herzfrequenz kann dabei aufgezeichnet werden, wenn ihr einen Bluetooth-LE-Sensor habt, der damit kompatibel ist. Ja. Und wie gesagt, Sportaktivitäten oder einfach nur als Speichern eben eures Tracks. Nicht schlecht und das Ganze natürlich auch kostenlos, ist auch unter einer freien Lizenz, nämlich Apache Lizenz 2.0 veröffentlicht. Unter F-Droid ist ja sowieso alles klar. Ne? Und damit seid ihr hier endlich mit der Möglichkeit ausgestattet, hier ja, datenschutzmäßig richtig eure GPX-Tracks aufzuzeichnen. Und das war's dann auch wieder für heute vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, in der Line-Community, im Line-Messenger, dort könnt ihr alles loswerden. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und dort gibt es auch die ganzen Links zu den Themen, ein paar weitere Informationen dazu, wichtige Sachen heute, ja. Zum Beispiel der Link zum Download von der Testversion des Your Way Assistant oder eben auch die App der Woche. Ja. Den Link, den direkten, findet ihr alles dort. Und die Links und Infos findet ihr auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Bitte an die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hinten, sonst landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.